gehe ich unter? Bis hierher. Zahlen's mich aus. 175 Mark. Und das heute hole ich mir auf Pontila. Deine Stimme kenn ich. Deine Stimme klingt ganz menschlich. Wir müssen uns kennenlernen. Aquavita Puntila, und heute ist Freitag. Es ist recht. Das ist ein Freund von mir. Ja, Ihr Chauffeur, Herr Puntila. So, du bist Chauffeur? Ich hab immer gesagt, auf der Reise trifft man die interessantesten Menschen. Ich bin der Gutsbesitzer Puntila aus Lami. Und ein ehrlicher Mensch. Ich habe 90 Kühe. Schön. Ich bin der Matti. Matti, bist du mein Freund? Nein. Ich danke dir. Ich wusste es. Matti, sieh mich an. Was siehst du? Ich möchte sagen, einen dicken Kloben, stinkbesoffen. Da sieht man, wie das Aussehen täuschen kann. Matti, ich bin ein kranker Mann. Einmal im Quartal. Ich wach auf und bin plötzlich Sternhagel nüchtern. Die